Im Jahre 1889 oder 1890 starb zu Exaten an Schwindsucht der Jesuit Niemöller. Häufig habe ich ihn besucht. Er sprach vertraulich mit mir. Einmal sagte er mit heiserer, röchelnder Stimme: »Wissen Sie, was mir das Schwerste im Orden gewesen ist, was härteste Seelenqualen mir verursacht hat? Das Gefühl, von einem System umgeben zu sein, das voll ist von Hinterhältigkeit. Aber wir müssen glauben, dass unser Urteil sich irrt«, setzte er hastig hinzu, »denn die Kirche hat ja den Jesuitenorden mit seiner Theorie und Praxis gebilligt.« Ich gab dem Armen keine Antwort, denn die Autorität der Kirche, an die er sich noch anklammern konnte, war damals für mich schon ins Wanken geraten. Jahrelang hatte diese Autorität auch meine Verurteilung der jesuitischen Unwahrhaftigkeit verhindert. Eines Nachmittags stand ich in der Bibliothek zu Exaten. Es musste im Jahre 1887, vielleicht auch 1888 gewesen sein. Das Gerücht war unter uns verbreitet, dass in der Nähe an der Maas gelegene Gut Osen sei als Erholungsvilla von der deutschen Ordensprovinz angekauft worden. Da trat der Sozius des Provinzialoberen, der Jesuit Pütz, auch in die Bibliothek. Zuverlässigere Auskunft konnte niemand geben, und so fragte ich ihn, ob das Gerücht auf Wahrheit beruhe, das heißt, ob das Gut angekauft sei oder angekauft werde. Ohne jedes Zögern antwortete er: »Aber nein, wo denken Sie hin?« Am folgenden Tage wurde bekannt gemacht, Osen sei angekauft, und zwar war der Kauf notariell abgeschlossen worden am Vormittag des Tages, an dessen Nachmittage der Jesuit Pütz, der die Tatsache des Ankaufes genau kannte, den Kauf so entschieden verneint hatte. Die Mentalrestriktion, die der Jesuitenkardinal Franzelin mir riet anzuwenden bei Ablegung des Beamteneides, als ich in den preußischen Justizdienst trat, habe ich schon im ersten Teile mitgeteilt. Und zuvor habe ich erzählt, mit welcher Unwahrhaftigkeit der Jesuitenobere zu Blühenbeck, ich selbst war übrigens leider auch daran beteiligt, meinem Onkel, den Freiherrn Felix von Lohe, ein Magistermahl verheimlichte. »Das alles sind kleine Züge aus dem täglichen Leben. Ich könnte sie leicht vermehren, die aber gerade wegen ihrer Kleinheit und Alltäglichkeit besonders deutlich zeigen, wie sehr Unwahrhaftigkeit in Fleisch und Blut des Jesuiten übergegangen ist. Er fühlt nicht mehr, dass Vorbehalte, Restriktionen und so weiter Unehrlichkeiten sind, dass sie gegen Treu und Glauben verstoßen. Die klassischen Moraltheologien seines Ordens lehren ihre Erlaubtheit, Ordensmitglieder, deren Tugend und Heiligkeit die Geschichte des Ordens rühmend hervorhebt, üben Vorbehren und bedienen sich der Mentalrestriktionen, weshalb also solchen Lehren und Beispielen im Alltage nicht folgen? Der Zweck heiligt die Mittel. Ich mag mich täuschen, aber meinem Empfinden nach lagern die tiefsten Schatten der Jesuitenmoral hier. Der oft genannte Satz, der Zweck heiligt die Mittel, findet sich in dieser schnöden Form nicht in den moraltheologischen Lehrbüchern des Ordens. Sein Sinn, das heißt, dass in sich schlechte, verwerfliche Mittel durch den guten Zweck, den man mit ihnen erreichen will, geheiligt, das heißt erlaubt werden, ist aber eine der Grundlehren jesuitischer Moral und Ethik. Es ist bekannt, dass um diesen Satz viel und heftig gestritten worden ist. Der Jesuit Roh setzte für seinen Nachweis aus moraltheologischen Schriften des Ordens einen Preis von 1000 Gulden aus. Die Sache kam nicht zum Austrage. Im April 1903 wiederholte der Zentrumsabgeordnete Kaplan Dasbach in einer Volksversammlung zu Nixdorf die Rohsche Auslobung und Erhöhung der Summe auf 2000 Gulden. Ich nahm Herrn Dasbach beim Worte, veröffentlichte das mir beweiskräftig erscheinende Material aus jesuitischen Schriften in der von mir herausgegebenen Zeitschrift Deutschland im Juli 1903 und forderte den Auslober, Herrn Dasbach, auf, die 2000 Gulden zu zahlen. Er weigerte sich. Ich klagte gegen ihn auf Zahlung beim Landgerichte in Trier, das ist Dasbachs Wohnsitz. Das Gericht erklärte die Sache für eine Wette, die einen klagbaren Anspruch nicht begründe. Auf meine Berufung an das Oberlandesgericht zu Köln wurde ich von diesem durch Urteil vom 30. März 1905 mit der Klage abgewiesen. Die von mir vorgelegten Stellen aus jesuitischen Autoren enthielten den Satz, der Zweck heiligt die Mittel weder formell noch materiell. Revision beim Reichsgericht einzulegen, widerriet mir mein Rechtsbeistand, da dort eine materielle Behandlung der Sache nicht mehr stattfinde, sondern lediglich über Formfehler des früheren Urteils befunden werde. Das Kölner Urteil habe ich in der Zeitschrift für Kirchengeschichte, Band 27, Seite 339 und folgende, in seinen Hauptsätzen mitgeteilt. Es kritisiert und dabei die begründete Vermutung ausgesprochen, dass es in wesentlichen Teilen unter jesuitisch-theologischem Beistande zustande gekommen sei. Aber selbst dieses halbjesuitische Urteil enthält den Satz, mag man über die Moral, die sich in diesen Fällen kundgibt, denken, wie man will, und so weiter. Die ganze Angelegenheit mit allen Belegstellen, lateinisch und deutsch, aus den Schriften der führenden Moraltheologen des Jesuitenordens, ist ausführlich behandelt in meiner Schrift »Der Zweck heiligt die Mittel«, eine ethisch-historische Untersuchung nebst einem Epilogus Galeatus, dritte Auflage, Berlin 1904, auf die ich verweise. Hier lege ich nur wenige Stellen vor.